der Hoden fast am Boden, wirst du alt. Lässt ne Barbusige dich kalt, wirst du alt. Reicht die Stirn bis in den Nacken, wirst du alt. Spreizt der harte Stuhl die Backen, wirst du alt. Dann wirst du alt. Dann wirst du alt, fast schon kalt. Alt, den Rollator gekrallt, wirst du alt. Alt. Brille in Glas, Bausteinstärke, wirst du alt. Fehlt der Becken gegen die Härte, wirst du alt. Hängst vorm Rechner wie ein Lemur, dann bist du alt. Expandierende Figur, dann bist du alt. Dann bist du alt. Dann bist du alt. Warst schon bald. Alt. Den Rollator gekrallt, bist du alt. Alt. Mit Coitus Triathlonös, dann wirst du alt. Beim Schuhe ausziehen eingedöst, dann wirst du alt. Katzenkotze barfuß, Bett voll Leger, dann fühlst dich alt. Grüßt freundlich der alten Pfleger, wirst du alt. Ja, dann wirst du alt. Dann wirst du alt. Warst schon alt. Alt, den Rollator gekrallt, wirst du alt. Alt.